leben. Menschen geworden, um zu sterben. Doch das Leben ganz schön, das ist nur das große Nichts. Bist du dir denn wirklich sicher, dass es wahr ist, was du weißt? Läufst du nur einer fremden Meinung hinterher? Bedenke, was du tust, bedenke, was du sagst. Und dass du damit sehr leicht jemanden erzählen kannst. Hast du dir gut überlegt, was du weißt und was du tust? Hast du dir selbst und deine Mitmenschen zu groß? Handelst du nach deinem Gewissen oder willst du dich selbst verkaufen? Vielleicht ist dir auch etwas über dein Leben gelaufen. Denke, was